Sei sanft und höhnisch. Aus Katerpoesie von Paul Scherbart. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Sei sanft und höhnisch. Charakterzyklus. Charakter ist nur Eigensinn. Ich bin mit mir zufrieden. Ich geh nach allen Seiten hin. Wir sind ja so verschieden. Geht mir mit der Quälerei. Sie macht wirklich kein Vergnügen. Mir kann nur die Wurstigkeit toll und voll und ganz genügen. Was wie ein Schienenpaar zerfahren ist, das ist noch härter als der Antichrist. Ich möcht am liebsten meine Tinte dem Menschenvolk ins Blutgeäder spritzen. Ich will mich bloß nicht so erhitzen. Glaube mir, ich streichle dir die zarten, vollen Wangen. Glaube mir, ich hab nach dir wahrhaftig kein Verlangen. Ich will dir immer gut sein, bleib mir nur ewig fern, wie der stille Abendstern. Ich hab die ganze Nacht gelacht, natürlich nur im Traume. Jetzt bin ich endlich aufgewacht, natürlich noch im Raume. Ich kann nun nicht mehr lachen, was soll ich also machen? Weiter wachen? Sei klein, dann ist die Welt so groß. Sei schwach, dann ist die Welt so stark. Sei dumm, dann ist die Welt so klug. Sei stumm, dann ist die Welt so laut. Sei arm, dann ist die Welt so reich. Ach, nur im Dunkeln funkeln die Sterne. Reimerei und Schweinerei, mir ist alles einerlei. Alte Katzen sind nicht blöde, aber jene Untermenschen, die ich täglich braten möchte, machen mir die Welt so öde. Mir ist alles einerlei. Mensch, sei frei! Freche Fratze, deine Glatze ist nicht alt, auch nicht jung, bloß voll Dung. Hast du bald Dung genug? Die Eitelkeit, die Eitelkeit, die steckt ja wohl im Narrenkleid. Doch bei den steifen, ernsten Leuten, da steckt sie unter allen Häuten. Der Nebel meiner Lebensqual ist dunkel, trüb und fett. Ich liege still zu Bett. Fahrig, lax, frivol und wischig ist die große Alterskunst. Grässlich ist der ganze Dunst. Doch die stillen Flaggenstöcke, Freunde, die lasst stehen, wenn auch die Spektakelfeste lichterloh vergehen. Die Flaggenstücke gingen tief in unsere alte Erde rein, wir aber gingen immer schief, im Sonnen wie im Mondenschein. Alte böse Menschen schimpfen über meine Lustigkeit, und das ist doch weiter nichts als alter, dunkelgelber Neid. Du kindische Kröte, dich quetsch ich zu Brei, ich mag doch nicht hören die Mopslitanei, die sich lustig macht über den, der lacht. Ich schmiss einen Menschen zum Fenster hinaus, natürlich, nur im Traume. Ich fragte höflich die Mama, wozu ist das Männchen da? Was denkt sich denn der junge Fant? Ich liebte nie mein Vaterland, das tun ja schon so viel Soldaten. So selbstgefällig bin ich nicht. Lieber süßer Kannibale, liebst du meine Tante Male? Friss sie auf, sie ist gesund, ihre Welt wird ihr zu bunt. Rosenstielchen Blätterkuss, meine Welt ist voll Verdruss. Klarheit wollt ihr? Dicke Klarheit? Seid ihr echte Untermenschen? Wollt ihr nicht den kummervollen Rausch der Ewigkeit umhalsen? Wollt ihr nicht den götterhaften, all Empfindungsdünkel kosten? Aber nein, ihr seid gescheiter, eure Sehnsucht will ins Bettchen, denn der liebe Sandmann kam. Ich weiß, was ich begehrte, nie klar wird das Verklärte. Mit den Ketten will ich rasseln, dass das Trommelfell euch platze, es erblüh in euren Dasseln alles Glück in einem Satze. Ach, nur im Dunkeln funkeln die Sterne. Breite Nachtkapuzen, ich will euch nur uzen, keiner sticht euch tot, alles ist im Lot. Überwinden, überwinden, wollen wir die letzten Trümpfe, und wenn wir das Letzte finden, machen wir uns auf die Strümpfe. Charakter ist nur Eigensinn, es lebe die Zigeunerin. Schluss. Ende von Abschnitt 13.